da, hat's vorausgesehen, das Echolot hat gewarnt. Yeah.

dich runter. Ich hoffe, das kommt nicht mehr vor. Ich bin immer von Welt und die Bombe ist vom Rohr. Eine ist von Drogen, zwei ist von Low. Drei ist von Drogen und vier ist von Low. Fünf ist der Wunder, sechs mal den Kopf. Sieben mal am Montag und acht mal die Kopf. Eine ist von Drogen, zwei ist von Low. Ist das Ihr Sohn? Wir haben ihn und seine Freundin beim Einbruch in ein Musterhaus erwischt. Sie waren auf Drogen wahrscheinlich, auf Ecstasy.